Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Hola, ja és octubre a Niemandsland. Contrabanda 91.4 de la FM. Verehrte Hörerschaft, meine Damen und Herren, ein neues Niemandsland beginnt. Es ist Samstag, der 15. Oktober 2016. Contrabanda FM bringt Niemandsland. Wir senden jetzt von 10 bis 12 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas, von hier von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir von Contrabanda FM machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Die große Überraschung, oder vielleicht doch nicht so ganz, war diese Woche der Literaturnobelpreis, der an Herrn Bob Dylan ging. Ja, sein Name wurde in den vergangenen Jahren immer wieder bei den Favoriten genannt. Nun hat Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur zuerkannt bekommen. Die schwedische Akademie würdigte damit seinen Beitrag zur großen amerikanischen Gesangstradition. In the month of May, sweet William on his deathbed lay. Mistress Mary by the side of the bed, kissing his face, heaping prayers on his head. So brave, so true, so gentle is he. I'll weep for him as he'd weep for me. Little boy blue, come blow your horn in scarlet dawn where I was born. Mm-hmm. Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan. For having created new poetic expressions within the great American song tradition. He is a great poet in the English-speaking tradition, and he is a wonderful sampler, a very original sampler. He embodies the tradition, and for 54 years now he's been at it and reinventing himself, constantly reinventing himself, creating a new identity. I think that if you want to start listening or reading, you may start with Blonde on Blonde, the album from 1966. You've got many classics, and it's an extraordinary example of his brilliant way of rhyming and putting together refrains and his pictorial thinking. The Seven Wonders. Das waren die Worte der Verkünderin des Nobelpreiskomitees zum Literaturpreis, zur Begründung des Literaturpreises für den amerikanischen Sänger und Autor Bob Dylan. Der wird nämlich mit dem Nobelpreis für Literatur 2016 ausgezeichnet. Die schwedische Akademie würdigte damit Dylans, wie die Dame gerade sagte, poetische Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Gesangstradition. Sein Einfluss auf die zeitgenössische Musik sei tiefgreifend. Dylan hat den Status einer Ikone, erklärte die Akademie. In Skeleton Crying, Wundina Girl. Der 75-jährige Bob Dylan, der als Robert Allen Zimmerman geboren wurde, ist seit 5,5 Jahrzehnten im Musikgeschäft und hat die Folk- und Rockszene entscheidend mitgeprägt. Er war bereits mehrfach für die Auszeichnung im Gespräch. Zugleich bezweifelten viele Experten, dass die Akademie tatsächlich einen Vertreter der Folk- und Rockmusik auszeichnen würde. Die Zuerkennung des Preises dürfte für Dylan eine genauso große Überraschung gewesen sein wie für alle anderen. Die Jury habe vor der Verkündung nicht mit ihm gesprochen, sagte die Chefin der schwedischen Akademie, Sarah Danius, nach der Bekanntgabe. Sie wollte ihn aber so schnell wie möglich anrufen. Ich denke, ich habe eine gute Botschaft, sagte Danius in Stockholm. Der Musiker Bob Dylan stammt aus einer jüdischen Mittelklassefamilie in Minnesota und hatte seine ersten Auftritte in den 1960er Jahren in New Yorker Kaffeehäusern. Seine Songs Blowin' in the Wind und The Times They Are A-Changin' wurden zu Hymnen der Antikriegs- und Bürgerrechtsbewegung. Legendär ist sein Auftritt beim Newport Folk Festival 1965, als er die akustische durch die E-Gitarre ersetzte und damit eingefleischte Folkfans nachhaltig vergrätzte. Doch Dylan schrieb damit Musikgeschichte und wurde zu einem der Wegbereiter des Rock. Zuletzt veröffentlichte die Musiklegende mit Fallen Angels ihr 37. Studioalbum mit Popstücken, die einst Frank Sinatra sang. All things are beautiful in their time. The black and the white, the yellow and the brown. It's all right there for you in Scarlet Town. Trotz aller Umstrittenheit freuen wir uns natürlich hier im Niemandsland, dass Bob Dylan, oder wie Sie selber sagen, Bob, endlich mal die weltweite Würdigung und Anerkennung gefunden hat, die ihm gebührt. Don't think twice, it's alright. Literaturnobelpreis also für einen Rockpoeten. Witze gehen natürlich auch schon durchs Internet. Da hieß es gestern zum Beispiel auf einer Seite: der nächste Latin Grammy geht an Arturo Pérez Reverte. Umkehrung der Verhältnisse also. Ein Literaturpreis geht an einen Musiker und ein Musikpreis geht an einen Schriftsteller. Eine kleine, bissige Bemerkung also zur Auszeichnung von Dylan. Dylan folgt übrigens auf Alexejewitsch. Dylan ist der erste US-amerikanische Literaturnobelpreisträger seit 1993. Lange Durststrecke, also 23 Jahre. Damals wurde die Schriftstellerin Toni Morrison ausgezeichnet. 2015 war die weißrussische Schriftstellerin und Journalistin Svetlana Alexejewitsch mit dem Preis geehrt worden. Die Bekanntgabe in der Sparte Literatur ist die letzte Nobelpreisverkündung dieses Jahres. Die Träger der Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und Frieden sind bereits seit vergangener Woche bekannt. Jener für Wirtschaft wurde am Montag verkündet. Überreicht werden alle Nobelpreise am 10. Dezember, dem 120. Todestag des schwedischen Dynamiterfinders und Preisstifters Alfred Nobel. Die Auszeichnungen sind mit umgerechnet rund 820.000 Euro dotiert. Das lohnt sich also auch finanziell natürlich. Nobelpreise für Literatur seit 2010, wir zählen sie mal kurz auf. 2010 bekam Herr Mario Vargas Llosa aus Peru den Nobelpreis. 2011 ein schwedischer Autor Thomas Tranströmer, dann ein Autor aus China Mo Yan 2012. 2013 Alice Munro, die Kanadierin. Dann Patrick Modiano aus Frankreich, Svetlana Alexejewitsch, wie gerade gesagt, aus Weißrussland 2015 und jetzt Bob Dylan. Dress up your wounds with a blood-clotted rag. I ain't afraid to make love to a bitch or a hag. If you see me coming and you're standing there, wave your handkerchief in the air. I ain't dead yet, my bells still ring. Keep my fingers crossed like the early Roman kings. I can strip you of life, strip you of breath, ship you down to the house of death. One day you will ask for me. There'll be no one else that you'll wanna see. Bring down my fiddle, tune up my strings. I'm gonna break it wide open like the early Roman kings. I was up on Black Mountain the day Detroit fell. They killed them all off and they sent them to hell. Ding dong, daddy, you're coming up short. Gonna put you on trial in a Sicilian court. I've had my fun, I've had my flames. Gonna shake 'em on down like the early Roman kings. I Niemandsland. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen andere Musik. Wir mischen die Sprachen. Niemandsland. 91,4 FM in Barcelona. Are you going to see the concert tonight? Are you going to hear it? Okay, you hear and see it. And it's going to happen fast. And you're not going to get it all. And you might even hear the wrong words. You know? And then afterwards, see, I won't be able to talk to you afterwards. I got nothing to say about these things I write. I mean, I just write them. I don't need to say anything about them. I don't write them for any reason. There's no great message. I mean, if you know, you want to tell other people that, go ahead and tell them. But I'm not going to have to answer to it. And they're just going to think, you know, what's this Time magazine telling us? But that, you couldn't care less about that either. You don't know the people that read you. Because, you know, I've never been in Time magazine, and yet this hall's filled twice. You know, and I've never been in Time magazine. I don't need Time magazine. And I don't think I'm a folk singer. You'll probably call me a folk singer, but, you know, the other people know better. Because the people that, you know, that buy my records listen to me don't necessarily read Time magazine. You know, the audience that subscribe to Time magazine, the audience of the people that want to know what's happening in the world week by week, the people that work during the day and can read it, it's small, right, and it's concise, and there's pictures in it. I mean, those kind of, you know, those, a certain class of people, it's a class of people that take the magazine seriously. I mean, sure, I can read it, you know, and I read it. I read it on the airplanes, but I don't take it seriously. If I want to find out anything, I'm not going to read Time magazine. I'm not going to read Newsweek. I'm not going to read any of these magazines. Das war die Stimme des Meisters Bob Dylan im Original. Bob Dylan Interview mit dem Time Magazine. Das Interview stammt aus den 60er Jahren, aus den späten 60er Jahren. Sehr selbstbewusst tritt der junge Bob Dylan da auf und liest den Journalisten die Leviten. Vollen Schüsseln muss ich hungers sterben. Am heißen Ofen friere ich mich zu Tod. Wohin ich greife, falle nichts als Scherben. Bis zu den Zähnen geht mir schon der Kot. Und wenn ich lache, dann habe ich geweint. Und wenn ich weine, bin ich froh, dass mir zuweilen auch die Sonne scheint, als könnte ich im Leben ebenso zerknirscht wie in der Kirche niederknien. Ich überall verehrt und angespien. Nichts scheint mir sicherer als das nie Gewisse. nichts sonnenklarer als die schwarze Nacht. Nur das ist mein, was ich betrübt vermisse und was ich liebte, das habe ich umgebracht. Selbst wo ich denk, dass ich schon gestern war, bin ich erst heute Abend zugereist. Da von meinem Schädel ist das letzte Haar zu einem blanken Mond vereist. Ich habe nicht ein Hemd, es anzuziehen. Ich überall verehrt und angespien. Ich habe dennoch so viel Mut zu hoffen, dass mir sehr bald die ganze Welt gehört. Und stehen mir wirklich alle Türen offen, schlag ich sie wieder zu. Weil es mich stört, dass ich aus goldenen Schüsseln fressen soll. Die Würmer sind schon toll nach meinem Bauch. Ich bin mit Unglück bis zum Halse voll und bleibe unter dem Holunderstrauch, auf den noch nie ein Stern herniederschien. François Villon. Verehrt und angespien. Wären gehasst und getrieben, wir wären geplockt und verfolgt, und als nur der Fahr, weil wir lieben, das Sturme schmachtende Volk, wir wären erschossen gehangen. Mir räubt uns das Leben, das Recht der Fahr, weil mir Ämnes verlangen und Freiheit verorne Knecht. Freiheit verorne Knecht. Hated and hunted and driven, turned out and chased from your doors, and only because we have given our love to the weak and the poor. We perish by lash and by fire. Your prisons and armies we fill. Our bodies alone may expire. Our spirits you never can kill. Our spirits you never can kill. You'll never defeat us. We fight for the whole human race. Nur kein Monat uns nicht erschrecken. Gefangene schon Tyrannei. Wir müssen die Menschheit erwecken und machen sie glücklich. Niemandsland Kulturgeschichte. Sternensymphonien und Planetenwinde. Science-Fiction-Kultur in der DDR. In der Science-Fiction der DDR und der osteuropäischen Volksdemokratien wurden die Propagierung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und das Vordringen in den Weltraum in die Tiefen der Ozeane oder ins Erdinnere, häufig verbunden mit der Vision von einer sozial gerechten Gesellschaftsordnung. Kosmische Kriege kamen kaum vor. Die kommunistische Zukunft war geprägt von Frieden und Verständigung. Gelegentlich durften von der Erde entsandte Kosmonauten bedrängten Klassenbrüdern ferner Welten gegen ihre fiesen Ausbeuter beistehen. In späten Werken der DDR-Science-Fiction dominierten dann dystopische Elemente wie Weltkriegsgefahr oder drohende Ökokatastrophen. Autoren wie Stanislaw Lem, Ivan Jefremov, Arkady und Boris Strugatsky, Gerd Prokop, Angela und Karl-Heinz Steinmüller hatten Kultstatus. Ihre Werke wurden den Buchhändlern aus den Händen gerissen. Die Literaturgattung Science Fiction korrespondierte mit anderen Zweigen der Kunst. Comiczeitschriften produzierten entsprechende Bildergeschichten. So erkundeten beispielsweise 1958 die Digidax mit einem außerirdischen Raumschiff das All. Die Mäuse Fix und Fax erreichten 1967 in einer Rakete den Mond. Zahlreiche Werke der Malerei und Grafik wurden von Science Fiction angeregt, dienten als Buchillustration oder fanden Aufnahme in den ab 1980 erscheinenden Almanach Lichtjahr. Der Aufbruch zu den Sternen wurde von mehreren DDR-Rockbands musikalisch begleitet. Diese Verbindung von Science Fiction und Rockmusik war anfangs keineswegs selbstverständlich. Der sowjetische Autor Sergei Snegov verspottete beispielsweise in seiner Space-Opera Menschen wie Götter eine neu komponierte Sternensymphonie. Darin würden die Zuhörer gesenkt, vereist, betäubt, geblendet. Aber schon die musikalische Jules Verne-Adaption Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, der Pudis aus dem Jahr 1977, wurde eine der schönsten Rockballaden der Band. Mit dem Weltraumflug des DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn im Jahr 1978 setzte dann ein Run auf Science-Fiction-Themen ein. Die bis dahin relativ unbekannte Band Berluk legte mit dem Titel »Hallo Erde, hier ist Alpha« einen Senkrechtstart hin. Später erlangte die auf elektroakustische Eigenschöpfungen spezialisierte Band Pond mit ihrer 1984 erschienenen LP Planetenwind Kultstatus. Das Genre Science Fiction brachte in der DDR auch Filme hervor. In Der schweigende Stern von 1959 besuchen irdische Kosmonauten die von einem Atomkrieg verwüstete Venus. Es folgte mit Signale, ein Weltraumabenteuer 1970 eine Rettungsaktion im All. In Eolomea von 1973 stehlen wagemutige Individualisten Raumschiffe, um auf eigene Faust zu den Sternen aufzubrechen. Bei Im Staub der Sterne von 1976 stellen irdische Besucher auf einem fremden Planeten fest, dass ihre Gastgeber Eroberer und Kolonialherren sind. Weniger bekannt wurden Streifen wie beispielsweise Der Mann mit dem Objektiv von 1961 oder der Dreiteiler Stunde des Skorpions von 1968. Eine vom DDR-Fernsehen geplante Serie namens Raumlotsen wurde nicht realisiert. Der Erfolg der erstgenannten Filme war nicht zuletzt auf die Musik zurückzuführen. Mit Karl-Heinz Sasse und Günter Fischer hatten die Filmemacher herausragende Komponisten für die Soundtracks gewonnen. Eine im Jahr 2001 mit diesen Titeln produzierte CD-Kompilation Kosmos – Soundtracks of Eastern Germany's Adventures in Space ist inzwischen vergriffen und nur noch antiquarisch erhältlich. Das Jahr 1990 brachte das Ende für diesen Aufbruch zu den Sternen. Nach dem Zusammenbruch der DDR-Verlagslandschaft verstummten die meisten Autoren. Einige veröffentlichen seitdem in Kleinverlagen. Mehrere Ostrock-Bands machten zwar ebenfalls unverdrossen weiter und behielten einen Großteil ihrer Fangemeinde, doch ihre ganz große Zeit war leider vorbei. Sternensymphonien und Planetenwinde ist ein Artikel von Herrn Gerd Beetzcent veröffentlicht in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe März-April 2016. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2016. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Völlig zu Recht, wenn auch arg verspätet, wurde dem größten Musiker und Textdichter seit Johann Sebastian Bach der Literaturnobelpreis zugesprochen. Das schreibt die Junge Welt heute auf ihrer Internetseite. Das war überfällig und quasi als Kollateralglück wurde der Preis damit entgrast. Ein Seitenhieb gegen Günter Grass natürlich. Man darf ihn also wieder annehmen. Nur eine dürftige Thüringer Teetusse kann das nicht. Sibylle Berg, mit auch meinerseits reichlich Vorschusslorbeer versehene Kolumnistin, kommentierte die Wahl Dylans, sich auf ihrem Schweizer Sofa wohl lümmelnd, professionsgemäß erwartbar, zwangsoriginell so. Die Chancen für mich, den Nobelpreis für Physik zu bekommen, haben sich gerade dramatisch erhöht. Das möchte lustig sein und ist bloß doppelt und dreifach gelogen. Von Physik versteht Frau Berg nachvollziehbarerweise noch weniger als vom Schreiben. Und letzteres ist bedauerlich. In Just Like a Woman hat Bob Dylan diese Art Darme, schreibt der Autor hier, treffsicher trauernd besungen. Also ein fieser Seitenhieb an eine Kritikerin des Nobelpreises für Bob Dylan. be fast as the present now will later be past. Wir hatten unserem Jubel ja schon kundgetan und sind natürlich einverstanden, den Meister auszuzeichnen. Ja, über alles andere kann man natürlich diskutieren und reden, ob das Literatur ist oder Poesie oder Liedermacher. Songwriter sagen jetzt auf Neudeutsch die jungen Leute, die Young People. Und ich begrüße erstmal Werner im Studio. Hallo Werner, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schöne, nette Begrüßung mit Bob Dylan, ne? Ist ja auch angebracht. The times, they are changing. Also wenn man es recht überlegt, sagt er uns ja damit eine Banalität, ne? Aber er singt es eben so schön, also mir gefällt es auch. Ja. Ein weiterer Samstag. Heute ist mittlerweile schon der 15. Oktober. Die Woche ist verflogen. Und für alle, die jeden Samstag dem Niemandsland entgegenfiebern, die gute Nachricht, wir sind da. Also es ist Realität, jawohl. Wir sind live hier zu hören von der Plaza Real in Barcelona. Auch wieder sonnig. Die letzten Tage sind ja Unmengen Wasser hier runtergekommen. Es hat geregnet, es hat geschüttet wie aus 100.000 Kannen. Es sind pro Quadratmeter über 200 Liter runtergekommen, besonders im Maresme, das heißt an der Küste oben. Es gab sogar einen Toten. Autos wurden die Straßen runtergespült, ins Meer, auf die Strände. Es gab Verheerungen und Zerstörungen und die Elemente haben getobt und gewütet. Zum Teil sind diese Zerstörungen natürlich auch auf diese brutale Bodenversiegelung zurückzuführen. Das heißt, die Küste wird praktisch zu betoniert, zugepflastert. Noch ein Yachthafen, noch ein Supermarkt, noch ein Möbelcenter nicht. Die sind alle in Deutschland. Aber noch ein Hotel, noch ein Vergnügungspark und noch eine Ferienwohnung. Und dann weiß das Wasser nicht mehr wohin. Es hat nur noch einen Ausweg, das Meer. Aber bis es da anlangt, reißt es alles mit, was der Mensch da aufgebaut hat. Ja, das stimmt alles, das ist alles sehr traurig, aber ich empfinde diese Regenfälle mehr wie eine Hommage auch an Bob Dylan, ne, um an sein Lied zu erinnern, Raining from Heaven's Door. Ja, das, oder war knocking, das? Knocking on Heaven's knock. Door, da hast du aber einiges durcheinander gebracht. Rainy Day Woman, das ist die Regentagfrau, aber an die Himmelstür wird geklopft und nicht geregnet. Na gut, das kann passieren. Man kann den Meister falsch interpretieren. Man kann auch Jesus falsch interpretieren. Die Heilige Schrift kann man falsch auslegen. Du hast hier einen kleinen Lapsus begangen. Es könnte ja auch regnen. Der spanische Nationalfeiertag, der Tag der Hispanidad, der Hispanität, ist vorübergerauscht. Das war Mittwoch. Und hier gibt es zu vermelden, genau wie der deutsche Nationalfeiertag, ist auch der spanische Nationalfeiertag ordentlich ins Wasser gefallen. Ebenfalls natürlich auch von einer unglaublichen Polemik geprägt. Eben von den separatistischen Bewegungen und dem Katalanismus, der nun die Politik der Nadelstiche eingeleitet hat und versucht, mit kleinen Gesten und kleinen Bosheiten gegen Madrid über sich reden zu machen und von allen anderen Themen natürlich abzulenken. Von der Arbeitslosigkeit, von den Zwangsräumungen, von der miserablen Lage der unteren Schichten hier in Katalonien, von der Kinderarmut. Von all diesen Themen wird abgelenkt mit einem nationalistischen Eifer und einer nationalistischen Vollsause, könnte man das fast nennen, die ja fast schon wehtut oder eigentlich lächerlich ist, wenn sie nicht so ernst genommen werden sollte. Denn es gibt Leute, die fanatisieren sich in immer stärkerem Maße und irgendwann, falls Arturo Mas nun ins Gefängnis kommen sollte, dann wird es auch wahrscheinlich nicht bei friedlichen Protesten bleiben. Das ist zumindest meine Prognose. Ja, wir haben ja letzte Woche schon das kurz angesprochen, da wo die KUP also dann angeregt hat, vielleicht das Kolumbus-Denkmal abzureißen als imperialistisches Symbol und natürlich diese Dummheiten, die gibt's ja, wie du gesagt hast, in Deutschland genauso. Ne? Wie früher hieß es der Tag der deutschen Einheit, Und es war noch der 17. Juni und jetzt ist es der 3. Oktober seit 1990. Da gibt es jetzt wieder einen deutschen Staat und natürlich Nationalfeiertag. Und jetzt hier in Spanien und in, auch in vielen Ländern in Lateinamerika ist es der 12. Oktober. Warum? Da ist angeblich Kolumbus 1492 auf so einer Insel noch vor Kuba angekommen und hat es dann für die katholischen Könige in Besitz genommen. Und also früher, es gibt tausend Namen für diesen Tag: Fiesta Nacional, El Día de la Hispanidad, Día de la Raza hieß es auch mal eine Zeit lang, und El Día del Descubrimiento, de la Madre Patria. Ja, und also jetzt, weil natürlich diese Geschichte in Lateinamerika nicht so gut ankommt, ne, ist nicht so positiv besetzt ist, haben sie sich jetzt da andere Namen ausgedacht dafür. Ne? Jetzt ist es nicht mehr, oder in einigen Ländern glaube ich schon noch, Dia de la Hispanidad, sondern es geht dann bis hin zum Kampf da gegen die Befreiung von Imperialismus. Das fand ich sehr süß. Also aus dem gleichen Grund, wie eben die CUP hier diesen Kolumbus auch weghaben will. Aber natürlich steht Katalonien auch unter der Fuchtel des spanischen Imperialismus seit über 300 Jahren, ne? Wo dann 1714 der spanische Erbfolgekrieg zu Ende war, wo die spanischen Truppen, Philipp V. War das, noch verstärkt durch französische Truppen. Die haben dann also Barcelona am 11. September eingenommen. Und das Gute bei der Geschichte ist, jetzt haben die Katalanen eben auch ihren eigenen Nationalfeiertag, den 11. September. Naja gut, dann wirkt sich das dann so aus, also der 12. Oktober ist der Nationalfeiertag für Spanien. Spanien will man aber hier nicht in Katalonien. Und was machen wir jetzt am 12. Oktober? Respektieren wir diesen Feiertag oder nicht? Und da gibt's also ganz nette Geschichten dazu. Dann seit einigen Jahren gibt's schon diese Bewegung, dass viele Rathäuser dann einfach da an diesem Feiertag arbeiten und aufmachen fürs Publikum, ne, um zu zeigen, das ist für uns nichts, hier gibt's nichts zu feiern. Und wer natürlich sofort auf dem Plan war, war dann die rechtsradikale PP-Partei und diese neue auch, sehr zentralistisch, Ciudadanos, und haben das also denunziert, dann ging es vor Gericht und die haben dann also tatsächlich aufgemacht und Publikum reingelassen, Leute von der Stadt, von der Bevölkerung will ich sagen, aber es waren keine Beamten und keine Angestellten drin, denen wurde zwar die Tür aufgemacht, aber man hat sie angewiesen, nicht zu arbeiten, um keine legalen Probleme zu kriegen. Ja. Also wenn es um solche Sachen geht, nationale Geschichten, Nationalismus, dann sind die wie kleine Kinder, ja. Und so verbringen sie halt ihre Zeit, eine andere Geschichte, ein anderes Rathaus. Also was ich da jetzt konkret erzählt habe, das war in Badalona, eine sehr, sehr große Stadt, ganz in der Nähe von Barcelona, aber in vielen anderen Städten eben auch, ne, in Sabadell, Agramunt und so weiter. Und eines von diesen Rathäusern, die haben dann, was haben die gemacht? Die haben die spanische Fahne, die sie auch haben, im Rathaus zurückgeschickt an die Delegación del Gobierno von Madrid und sagen, ach, die brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Also solche netten Geschichten gibt's da auch. We'll be right back. Nächste Woche beginnt in Frankfurt die Buchmesse 2016. Die Buchmesse hatte ja immer zwei Gesichter, zwei Dimensionen. Einmal die kommerzielle Dimension und dann immer eine, sagen wir mal, kulturell-politische Dimension. Kampf um die Freiheit des Wortes fast weltweit. Krieg, Terror, Chaos. Was vermag da noch die Frankfurter Buchmesse? Mehr denn je will die größte Medienschau der Welt vom 19. bis zum 23. Oktober ein Gegengewicht bilden. Gerade in chaotischen Zeiten mit wenig Orientierung spielt Literatur eine wichtige Rolle. Das sagt Jürgen Boos in beschwörendem Ton. Der Direktor der Frankfurter Buchmesse streift das Regime in der Türkei, das Autoren ins Gefängnis wirft, erwähnt die schwindende Freiheit in Ungarn, Polen, aber auch Saudi-Arabien. Die Diktatur. Unter den mindestens 7.100 Ausstellern sind Saudi-Arabien, Bahrain und Kuwait in diesem Jahr nicht mehr dabei. Boos sieht darin eine politische Abgrenzung der autoritären Diktaturen, der autoritären Staaten, wie das im Westen immer genannt wird. Man traut sich ja nicht, diese Staaten als Diktaturen zu bezeichnen, weil man deren schmutziges Geld nimmt und das in Fußballvereine und in Banken und in Industriezweige investiert. Deshalb traut man sich nicht zu sagen, das sind rassistische, frauenhasserische Diktaturen, sondern man nennt die einfach autoritäre Staaten. Schön. Ganz bewusst stellt die Buchmesse die Idee der Aufklärung dagegen, lädt verfolgte türkische Autoren zur Diskussion ein, lässt den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, bei der Eröffnung zur europäischen Einheit sprechen. Dialog steht im Mittelpunkt, sagt Boos. Klingt ja alles erstmal ganz gut. Aber man darf sich nichts vormachen. Auf dem Frankfurter Messegelände sind auch die Geschäfte wichtiger denn je. Nirgendwo auf der Welt werden mehr Medienrechte gehandelt als hier. Bücher, Hörbücher, Spiele, Filme und vieles, vieles mehr. Noch vor der eigentlichen Eröffnung am Abend des 18. Oktober beginnen hinter verschlossenen Türen die Agentinnen und Agenten an 480 Tischen den Rechtehandel. Wir starten dieses Mal so früh wie noch nie, schon während des Aufbaus der Messe, das sagt Boos. Wenn am Samstag, dem 22. Oktober, zum ersten Mal das allgemeine Publikum aufs Messegelände darf, sind die Geschäfte längst gelaufen, die Händler abgereist. Am Messedonnerstag, 20. Oktober, ist Networking-Tag unter dem Motto »A book is a film is a game«. An 12 Fallbeispielen zeigen Experten, wie aus Büchern eben auch Filme und Spiele werden. Fachmesse und Publikumsevent werden sich immer stärker trennen, so der Direktor. Wir werden nächste Woche auch ein bisschen von den Gastländern berichten, die auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse sind. Eines der Gastländer ist übrigens Holland, die Niederlande. Ich werde versuchen, ein kleines Dossier bis dahin zusammen zu haben und etwas über niederländische zeitgenössische Literatur zu sagen, über Tendenzen. Immer mehr Sonne fällt hier in den Hinterhof, immer mehr Sonnenlicht. Der Himmel wird immer blauer und die Temperaturen steigen wieder. Im Zentrum von Barcelona, gefühlte 19 Grad. Werner sitzt da über seinen gesammelten Schriften. Was hast du noch so auf der Platte für ja, die Hörerinnen und Hörer? Zusammengesammelt habe. Da müssen wir noch was drüber sagen. Die letzten Geschichten zur Regierungsbildung hier in Spanien. Also jetzt haben wir zweimal gewählt. Jetzt, wenn es jetzt nicht klappt, glaube ich, bis Ende vom Oktober eine Regierung zu bilden, dann gibt es die dritten Wahlen innerhalb von einem Jahr. Und eine wichtige Rolle bei dieser ganzen Geschichte spielt die Sozialistische Partei, sozialistisch in Anführungszeichen, die PSOE, die Partido Socialista Obrero Español. Und die haben ja vor kurzem, wie wir schon übrigens vorausgesagt hatten, ihren Generalsekretär, den Pedro Sanchez, gemeuchelt. Ne? Und die Partei wird jetzt geführt, wie die Regierung auch, von einem geschäftsführenden Ausschuss. Ne? Und wir wissen ja, die Geschäftsführer, die führen die Geschäfte genauso wie die Zitronenfalter, die Zitronenfalten. Ne? Also jedenfalls soll dieser geschäftsführende Ausschuss jetzt die Partei auf eine Linie bringen und ganz klar festlegen, wie man sich verhält bei der Investitur dann von Rajoy. Enthalten oder nein. Und die Situation ist eben die, die Partido Popular und die Ciudadanos, die haben alleine nicht genug Stimmen. Also Podemos wird sowieso mit Nein stimmen und die Sozialisten haben immer noch genau das gleiche Problem wie vorher, bevor sie den Generalsekretär geschasst haben. Wenn sie mit Nein stimmen, dann ist die Regierungsbildung gescheitert und es gibt Neuwahlen und dann sind sie die verantwortungslosen Vaterlandsverräter, ne, die es so weit kommen lassen, dass sie zum dritten Mal gewählt wird. Ne. Wenn sie sich aber enthalten, dann sind sie schuld dran, dass es jetzt dann nochmal 4 Jahre lang eine Regierung mit Pepe und Rajoy geben wird. Jedenfalls in beiden Fällen sind sie angeschmiert und werden, egal was sie machen, noch mehr Sympathien und noch mehr Wähler verlieren. Und jetzt in diesem Diskurs hatte der Rajoy eine geniale Idee. Am besten halte ich einfach das Maul. Und, ich denke das schon lange, ne? Aber jetzt, der sagt das natürlich da in Bezug auf diese interne Diskussion in der sozialistischen Partei. Ne? Übrigens, der Witz ist ja, dass der immer das Maul hält und sich aus allem raushält. Das ist wie so ein typischer Aussitzer wie der Kohl damals. Ne? Aber dass er es jetzt auch noch sagt, am besten halte ich das Maul, das finde ich doch witzig eigentlich. Und jetzt werden eben Stimmen laut, innerhalb der Sozialistischen Partei, dann machen wir es doch einfach so. Dann stellen wir jedem Abgeordneten frei, wie er abstimmt, ob er mit Nein stimmt oder sich enthält. Ne? Und die anderen wieder, ja, das würde ja ein ganz jämmerliches Bild geben. Ne? Wie stehen wir denn da als Partei? Wir müssen doch Disziplin zeigen, im Block abstimmen. Ne? Und jedenfalls, da will dieser geschäftsführende Ausschuss die jetzt hinkriegen, dass sie sich enthalten. Ne? Und jetzt die allerletzte geniale Idee ist, jetzt haben sie einen Rechenschieber rausgeholt, ne? Und überlegen, ja, im Moment der Abstimmung, dann schicken wir einfach ein paar von unseren Abgeordneten raus, die gehen dann pinkeln oder ein Bocadillo essen, was weiß ich, ne? Und dann können die drinbleiben von unserer Partei mit Nein stimmen, aber dem Rajoy reicht's dann trotzdem. Also solche Manöver denken die sich jetzt aus. Und im Grunde freue ich mich darüber. Es ist also wirklich lächerlich. Wer die Sachen ein bisschen verfolgt, der... Also, yo me lo paso bomba, wie die Spanier sagen würden. Also, mich vergnügt es ungeheuer. Wir sind Zeugen eines Dramas, das Drama einer zerfallenden Partei. Was war passiert? Es gab einen Putsch der rechten Parteimitglieder gegen ihren eigenen Vorsitzenden, der sich weigerte, mit der korruptesten Clique, die jemals in Spanien an der Regierung war, seit dem Franquismus, zu paktieren und mit denen eine Koalition zu bilden. Allein das ist schon mal ein Armutszeugnis. Man hat Leute gesehen vor dem Parteihaus der Sozialisten, die hatten Tränen in den Augen und hatten Wut im Gesicht. Dass sie eine solche Bande jetzt am Hals haben, die von oben herab entscheiden, dass diese korrupte Clique weitermachen kann, im Namen Spaniens, im Namen der Einheit und was auch immer. Es ist ein Drama, über das ich mich persönlich nicht freuen kann, weil es wird wirklich nichts Gutes dabei rauskommen, sondern Spalten, Spalten, Spalten, zerkleinern, zerkleinern, Leute gegeneinander hetzen und das nützt eigentlich immer nur denen da oben. Thank you. ich auch Bier. Ich kauf mein Mehl nur noch per Post und hoffe, es ist keine Katze auf dem Rost. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 15. Oktober 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Arbeitsbedingungen in Katar. Wegen Arbeitsbedingungen in Katar will die Gewerkschaft die FIFA verklagen, unter anderem. Der FIFA droht neuer Ärger. Der Weltverband soll für menschenunwürdige Arbeitsbedingungen auf den Baustellen für die WM in der Diktatur Katar mitverantwortlich sein. Eine niederländische Gewerkschaft will deshalb klagen. Der niederländische Gewerkschaftsbund FNV will den Fußballweltverband FIFA wegen der schlechten Arbeitsbedingungen beim Bau der WM-Stadien in Katar möglicherweise vor Gericht bringen. Im Namen eines Gastarbeiters aus Bangladesch schickte die Gewerkschaft der FIFA die Androhung einer Klage zu. Der Verband habe 3 Wochen Zeit zu reagieren. Andernfalls werde beim Amtsgericht in Zürich die Klage eingereicht, teilte die FNV in Utrecht mit. Die Gastarbeiter müssten oft für wenig Geld oder unbezahlt Sklavenarbeit leisten, sagt der Generalsekretär der Gewerkschaft Ruth Bars. Tausende sehr armer Arbeiter, etwa aus Bangladesch, Indien und Nepal, arbeiten sich im wahrsten Sinne des Wortes fast zu Tode, um das Fußballfest zustande zu bringen. Der von der FNV vertretene Nadim Shadiful Alam soll 10.000 Euro als Entschädigung bekommen. Die FIFA sei als Organisator der WM, die im November und Dezember 2022 im Wüstenstaat stattfinden soll, für die Zustände mitverantwortlich, hieß es weiter. Trotz der Zusage des Weltverbands, sich für Menschenrechte in Katar einzusetzen, habe sich an den Bedingungen für die Arbeiter fast nichts geändert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte der FIFA bereits Ende März vorgeworfen, beim Aufbau der Infrastruktur für das Weltturnier tausende Arbeitsmigranten auszubeuten. In einigen Fällen lasse sich von Zwangsarbeit sprechen. Amnesty forderte den Weltfußballverband auf, sofort etwas gegen die Ausbeutung der Arbeitsmigranten zu unternehmen. Ein ebenso hässliches Thema ist das Thema der Kinderehen, besonders in Deutschland. Viele der Mädchen sind massiv traumatisiert. In Deutschland leben mehr als 1000 Mädchen in Kinderehen. Sie sind abhängig vom Ehemann und haben oft keine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Das berichtet Mirja Böhmecke von Terre des Femmes. Alle 7 Sekunden heiratet irgendwo auf der Welt ein Mädchen unter 15 Jahren, oft einen deutlich älteren Mann. Das ist das Ergebnis einer Studie der Kinderschutzorganisation Save the Children. Kinderehen sind der Anfang eines Teufelskreises aus Benachteiligungen, der Mädchen die grundlegenden Rechte auf Bildung, Entwicklung und Kindsein verwehrt, sagte Geschäftsführerin Susanna Krüger. Auch in Deutschland gibt es viele Fälle von Kinderehen. Laut Zahlen des Bundesinnenministeriums sind 1.475 ausländische Minderjährige als verheiratet registriert, darunter mehr als 1.100 Mädchen. Betroffen sind vor allem Syrer, Syrerinnen, Afghaninnen, 157 Syrerinnen, 664 und Irakerinnen 1000. Schon 2011, also Jahre bevor die Flüchtlingszahlen stark gestiegen sind, kam eine Studie des Bundesfamilienministeriums zu dem Ergebnis, dass in Deutschland mehr als 3000 Menschen zwangsverheiratet waren oder kurz vor einer solchen Ehe standen. 30% der Betroffenen waren minderjährig, Kinder. Fast alle hatten einen Migrationshintergrund und waren weiblich. Nun will die Bundesregierung Ehen von Minderjährigen grundsätzlich verbieten. Mirja Böhmecke von Terre des Femmes unterstützt den Vorstoß. Es gibt von Frau Miriam Böhmecke ein Interview in der Jungen Welt. Da erklärt sie, wie sehr die Betroffenen unter der Zwangsehe leiden und schlägt Wege auf, um daraus sich zu befreien. Die Nachrichten in 100 Sekunden, übernommen von der Tagesschau vom heutigen Samstag. Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Die USA und Russland nehmen Syrien-Gespräche in Lausanne wieder auf. Nach dem Abbruch der zweier Gespräche versuchen heute die Außenminister Kerry und Lavrov, eine Feuerpause zu erreichen. Allerdings dämpfte der russische Chefdiplomat vor seiner Ankunft die Erwartungen. Zuvor hatten Hilfsorganisationen zu einer mindestens 72-stündigen Waffenruhe in Aleppo aufgerufen. Terrorverdächtiger al-Bakr spähte mutmaßliches Anschlagsziel selbst aus, vermutlich einen der Berliner Flughäfen. Das berichten der RBB und die Berliner Morgenpost unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach soll al-Bakr im September in der Hauptstadt gewesen sein und auch eine Kontaktperson getroffen haben. Anschlag auf Moschee in US-Bundesstaat Kansas vereitelt. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass nach längeren FBI-Ermittlungen 3 Männer festgenommen worden seien, die einen Bombenanschlag auf einen Wohngebiet mit Moschee vorbereitet haben sollen. Die mutmaßlichen Täter gehörten einer Gruppe an, die Angriffe auf Muslime plante. Neuordnung der Finanzbeziehungen. Bundesregierung und Ministerpräsidenten haben vereinbart, dass von 2020 an der Ausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwachen Bundesländern in seiner jetzigen Form abgeschafft wird. Künftig zahlt der Bund den Ländern mehr als bislang, erhält dafür aber auch mehr Zuständigkeiten. Freitagsspiel der Bundesliga. Dortmund und Berlin trennten sich nach einer hitzigen Partie 1:1. Stocker brachte die Gäste in Führung, Aubameyang erzielte für den BVB den Ausgleich. Das Wetter, vormittags im Osten erst freundlich, später landesweit dichte Wolken und gebietsweise Regen. Am Nachmittag vor allem im Westen und Südwesten wieder freundlich, 9 bis 19 Grad. Yeah. Barcelona. Die Kellys bilden eine Vereinigung, um gegen ihre prekären Arbeitsbedingungen zu protestieren. Circa 2000 sogenannte Zimmermädchen, Camareras de Piso, de Hotel, fordern eine Einstufung nach dem Mantel- und Lohntarifvertrag des Hotelgewerbes. Die Frauen bekommen 2,5 Euro für jedes Zimmer, das sie herrichten. Putzen, Betten machen, Klos reinigen. 26 Zimmer mindestens muss jede Frau in 8 Stunden sauber machen, aufräumen, putzen. Viele von ihnen arbeiten unter dem Einfluss von Ibuprofen, einem Mittel gegen Gelenkschmerzen. Es un trabajo duro, ya que nos podemos encontrar con una media de 20, 25 habitaciones al día en media general. 700 Euro pro Monat mit Vollzeitjob. Das ist der boomenden Tourismusindustrie Barcelonas und Kataloniens die Arbeit eines Zimmermädchens wert. 2000 von ihnen haben sich jetzt als Las Kellys, das ist die Abkürzung von Las que limpian, zusammengeschlossen, um ihre Rechte einzufordern. Eine Nacht im Hotel hier in Barcelona kostet 300 Euro. Und was zahlen sie? 2,50 Euro für ein Zimmer. Das ist ein Skandal, so Frau Miriam Barros. Die ist Präsidentin der Kellys und Zimmermädchen in einem Hotel in Lanzarote. 15 Klagen wegen Verletzung des Arbeitsrechts haben die Kellys schon bei Arbeitsgerichten eingereicht. Der Verband der Kellys stellte sich am Mittwoch dieser Woche offiziell hier in Barcelona vor. Kommen wir zu einem Leitartikel von Herrn Jakob Augstein, veröffentlicht im Spiegel von dieser Woche, der mir persönlich recht gut gefallen hat. Ich zitiere einmal. Ein Reflex, sagt das Lexikon, ist eine unwillkürliche, rasche und gleichartige Reaktion eines Organismus auf einen bestimmten Reiz. Der Organismus seien hier die Medien. Der Reiz, das Zusammentreffen von Sarah Wagenknecht mit Frauke Petri. Und der Reflex, zubeißen. Mit Vernunft und Verstand hatte es jedenfalls nichts zu tun, wie manche Medien auf das Gespräch reagierten, das die linken Politikerin Sarah Wagenknecht mit der AfD-Frontfrau Frauke Petri in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung führte. Die Taz titelte im Netz: Ein rechtes Konsensgespräch. Die Süddeutsche Zeitung sah ein Plauderstündchen statt Streit. Und in der Zeit musste schon wieder Ernst Jandl herhalten, den kennen Sie doch alle, dessen Gedicht Lichtung liegt ja immer bereit, wenn jemand den Linken eins reinreiben will, dass man sie leicht mit dem rechten Fell wechseln könnte. Ja. Dabei geht es bekanntlich nie um die Rechten. Was die betrifft, sind die ohnehin alle einig. Es geht um die Linken. Denen muss man immer eine reinwürgen, besonders Frau Wagenknecht. Die Reaktionen auf das Gespräch zwischen Wagenknecht und Petri waren ein hübsches Beispiel dafür, wie weit manche Journalisten gehen, um sich die Zumutungen linker Politik vom Leibe zu halten. In der Taz stand, die AfD versucht bekanntlich zu punkten, indem sie den Zuzug von Flüchtlingen ablehnt. Auch Wagenknecht findet, dass das entscheidend sei, Menschen in Not dort zu helfen, wo sich die meisten Notleidenden ohnehin befinden, in den Herkunftsländern und in den angrenzenden Regionen. Petri ist begeistert, damit haben sie gerade AfD-Positionen referiert, Frau Wagenknecht. Das Blatt vergaß, Wagenknechts Antwort überhaupt zu erwähnen. Es gibt keine Überschneidungen, Frau Petri. Sie hätten im Gegensatz zu mir jeder Verschärfung des Asylrechts zugestimmt. Diese Auslassung ist keine Kleinigkeit, führt Herr Augstein aus. Der frühere Linken-Chef Oskar Lafontaine regte sich sehr darüber auf, dass ausgerechnet die Taz derart Front gegen die Linken mache. Es war richtig, dass sich Wagenknecht mit Petri getroffen hat. Die AfD ist eine gefährliche politische Kraft. Sie nicht ernst zu nehmen, wäre leichtsinnig. Wagenknecht hat die Trennlinie zu den Rechten deutlich gezogen. Die AfD will einen schwachen Sozialstaat, niedrige Löhne und Renten, ein ungerechtes Steuersystem und ist nationalistisch und in Teilen rassistisch. Es ist unsinnig und gefährlich, jede Kritik an der Kanzlerin im Allgemeinen und ihrer Migrationspolitik im Besonderen, an der Europapolitik, an der Verfasstheit der Europäischen Union oder an ihrem Verhältnis zu Russland als AfD-nahe Position zu diskreditieren. Das ist nämlich das, was die Kanzlerin pausenlos tut. Jede Kritik an ihr rückt sie als AfD-nahe Positionen in die Presse. Die AfD besitzt nicht das Monopol der Regierungskritik, stellt Herr Augstein hier fest. Wer es ihr zuschiebt, stärkt sie. Die Linken wollen eine gerechtere Demokratie. Die Rechten wollen gar keine Demokratie. Wer diesen Unterschied verwischt, besorgt das Geschäft der Rechten. Oh, ja. iranischen Land frisch auf dem Tisch. Islamburger, der Spaß für die ganze Familie. Guten Tag. Spiegel-Titelseite diese Woche, die muss ich mal ganz kurz beschreiben, die ist völlig interessant. Da sieht man die Weltmacht, der Weltmachtkampf. Da sieht man das Gesicht Putins links, das Gesicht Obamas rechts und in der Mitte eine Szene, eine Straßenszene aus dem absolut zerstörten Aleppo in Syrien. Mittlerweile ist bekannt, dass beide Supermächte sich in Aleppo einen Stellvertreterkrieg liefern, der sich gewaschen hat. Eine schöne Anekdote war ja auch, vor ein paar Tagen war das schon, bei einem dieser Streitgespräche zwischen Hillary Clinton und Donald Trump im Fernsehen, irgendwie ging es da auch um Aleppo, ja. Und dann haben sie hinterher festgestellt, dass unheimlich viele Amerikaner im Internet gesucht haben nach Aleppo, weil sie nicht wussten, Aleppo. Ja, weil sie nicht haben wussten, unter L gesucht, Aleppo. Ja, ja, genau. Die hatten das noch nie gehört, Aleppo, ja. Und so intelligent sind die dort, also deshalb halte ich es nach wie vor für möglich, dass dieser Trump trotz allem am Ende gewählt wird. Gut, vielleicht kommen wir gleich nochmal auf diesen unsäglichen Furz als Mensch, diesen als Mensch verkleideten Furz zu sprechen. Leider ist er stinkreich, Milliardär. Sonst säß er schon längst irgendwo mit einer Zwangsjacke in einer psychiatrischen Anstalt, mindestens, vielleicht sogar in einem Gefängnis und würde ordentlich Tabletten reingeschoben kriegen. Und auch die Zwangsjacke wäre nicht schlecht für diesen Mann. Das Assad-Regime und seine russischen Verbündeten, schreibt der Spiegel, bombardieren die größte Stadt des Landes. Und Irans Söldnertruppen bereiten ihre Erstürmung vor. Droht nun eine Eskalation zwischen Moskau und Washington. Dramatischer kann es nicht mehr sein. Aleppo, die zweigeteilte zerstörte Stadt, ist zum Symbol geworden für die Schrecken des Luftkriegs, den das syrische Regime und seine Verbündeten gegen die sunnitischen Rebellen führen und für die Ohnmacht des Westens. Selten war die Hilflosigkeit westlicher Politik so groß wie in diesen Tagen und selten war der Luftkrieg in Syrien so brutal wie in den vergangenen zwei Wochen. Ich erinnere mich an die Worte eines amerikanischen Comedy-Manns John Carline, der hat einmal gesagt, it's our fucking job. Das heißt, das ist doch das, was wir normalerweise so gerne tun, das tun jetzt die Russen. Wenn einer bombardieren darf, Städte zerstören, Drohnen schicken, Giftgas werfen, bunkerbrechende Bomben in vollbesetzte Städte werfen, das sind wir, our fucking job. Wenn der Russe das macht, dann stehen die Krokodilstränenweiner auf der Matte und fordern sogar, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, die fordern sogar, dass die Leute sich vor die russische Botschaft jetzt stellen sollen und demonstrieren. Da hat man Rufe gehört, wo sind denn die ganzen Friedensprotestierer, die sonst gegen die USA protestieren, die sieht man jetzt gar nicht. Das heißt, die Rechten rufen jetzt die Friedensbewegung auf, sie sollen gegen Russland protestieren. Weil Russland nun mal am Drücker ist und lässt sich da einfach nicht so verjagen und will mitmachen im Geschäft der großen Schweinereien. Da regt man sich jetzt natürlich auf. Das Schlimme ist, während diese Diskussionen laufen, gibt es in Syrien immer mehr Zerstörung. Das Problem, so schreibt der Spiegel in dieser Woche, ist, dass es zu viele Beteiligte gibt. Aber schon lange geht es nicht mehr um Aleppo oder gar um Syrien in diesem Krieg. Auch wenn es die Syrer sind, die jeden Tag unter ihm leiden. Das Sprachengewirr, das an den Frontlinien und im Luftraum herrscht, ist nur einer von vielen Belegen. Ich habe das Gefühl, wir sind hier die Laborratten für russische, iranische und syrische Waffen und für politische Testversuche des Westens. Das sagt zum Beispiel Sharif Mohammed, ein Zivilist, der in Ost-Aleppo ausharrt. Der Krieg ist im sechsten Jahr zu einer Art Weltkrieg geworden und das in dreifacher Hinsicht. Erstens strömen seit 4 Jahren zahlreiche Ausländer und Söldner zum Kämpfen nach Syrien. Mehr als 20.000 radikale Sunniten haben sich dem Islamischen Staat IS angeschlossen. Etwa dreimal so viele Schiiten aus einem halben Dutzend Ländern sollen zudem für Assads Regime kämpfen. Zweitens destabilisiert der Konflikt die Region. Das hat dem Islamischen Staat zu einem Siegeszug verholfen und den Bürgerkrieg zwischen PKK und türkischer Regierung wieder aufgeheizt. Drittens ist Syrien zu einem Stellvertreterkrieg geworden zwischen den USA und Russland. Es geht dabei auch um die Frage, was die USA in der Welt noch bewegen wollen und wie viel Russland wieder bewegen kann. So drückt das der Spiegel aus. Wir sagen, wie viel Imperialismus behält die USA und wie viel Neoimperialismus krallen sich die Russen. Es ist gut ein Jahr her, dass Putin seine Intervention in Syrien begann, damals unter dem Vorwand, den IS bekämpfen zu wollen. Ein Jahr lang redeten sich Amerikaner und Russen gegenseitig ein, sie hätten in Syrien gemeinsame Interessen und könnten sich darauf einigen, Terroristen zu bekämpfen. Wir haben gerade gehört in den Nachrichten in der Tagesschau in 100 Sekunden, dass sie jetzt doch wieder Gespräche aufgenommen haben, um doch zu versuchen, diesen Bombenkrieg zu beenden. Es kommt auch immer gut an, zu sprechen, ne? Nach außen, vorm Fernsehschirm, Pressekonferenzen und so, miteinander sprechen, das ist doch immer gut, kann man doch gut verkaufen. Ne? Das Problem ist, das kann wirklich in einen Weltkrieg ausarten. Wie könnte aus diesem Bürgerkrieg ein Konflikt mit Folgen für die ganze Welt werden? Es liegt vor allem an einer fatalen Kombination. Die Anhänger des Assad-Regimes sind im Land zahlenmäßig unterlegen. Doch Russland und Iran zeigen eine unbedingte Entschlossenheit, den bewährten Vasallen zu halten. Was am Ende daraus wurde, hat so vielleicht keiner gewollt. Aber keine Macht hat das verhindert, schon gar nicht die USA, die dazu anfangs vielleicht in der Lage gewesen wäre. Und es kamen immer mehr Akteure hinzu. Achtung, aus Saudi-Arabien und den anderen Golfstaaten erreichen Spenden vor allem die radikal-islamischen Kräfte unter den Rebellen, die dadurch stärker wurden. Auch die Türkei unterstützte ausgewählte Islamisten und Turkmenen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, der Krieg ist mittlerweile zu einem regionalen Stellvertreterkrieg aller Herrenländer und aller Mächte geworden, die glauben, sich da einmischen zu können, zu sollen und zu müssen. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Kommen wir noch einmal auf die Kanzlerin zurück. Die kritisiert nämlich jetzt ganz ordentlich die Gewerkschaften. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Deutschen Gewerkschaftsbund davor gewarnt, Achtung, jetzt kommt wieder ein Leckerbissen, ungewollt die AfD zu unterstützen. Warum sagt sie das? Auf einem Treffen des CDU-Präsidiums mit dem DGB-Bundesvorstand übte Merkel scharfe Kritik an der Rentenkampagne der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sprechen davon, dass den Bürgern in Deutschland Altersarmut droht. Diese beförderten, so Merkel, ohne Not die Angst vor Altersarmut. Die Angst vor Altersarmut ist aber nicht ohne Not, sondern die ist da. Nach Angaben von Teilnehmern fragte sie, ob die Gewerkschaften der AfD in die Hände spielen wollten. Das ist eine dumme, durchschaubare und absolut verlogene Strategie, die die Kanzlerin da versucht, in die Medien zu lancieren. Der DGB, der sich praktisch für Arbeitnehmerrechte einsetzt, soll nun also AfD-Politik machen. Hört, hört. Der DGB will mit einer Kampagne einen Kurswechsel in der Sozialpolitik erreichen. Dazu gehören Slogans wie »Rente muss auch morgen reichen«. Die Gewerkschaften fordern, dass das Rentenniveau mindestens auf dem heutigen Stand bleiben müsse. Ja, das ist den Herrschaften schon zu viel. Der Deutschen Bank und der Merkel und all den Finanzfonds und Hedgefonds und all den Spekulanten. Die wissen natürlich genau, irgendwann kommt wieder eine Abreibe. Irgendwann kommt wieder die Situation, wo man Kasse machen muss. Und dann muss man gucken, woher nehmen wir die Gelder, die unsere Banken verbraten haben. Und dann geht man doch wieder an die Rentenkassen und an die Sozialkassen und dann packt man dem Volk wieder ordentlich in die Tasche. Ja, also mit anderen Worten, wenn du das kritisierst, was machst du dann? Dann schürst du die Unruhe unter der Bevölkerung, die Sorgen, die Ängste steigen. Und dann gehen die zur AfD. Ja, also am besten gar nichts mehr sagen, wenn die irgendwelchen neuen Schweinereien von oben machen. Dann bist du ein guter Mensch, kannst CDU oder SPD oder die Grünen wählen. Ne? Und sobald du aber irgendwas kritisierst, dann spielst du der AfD. Sehr schön, sehr schlau. Ja. Diese Strategie ist ja nun immer wieder gefahren beim Thema Asylpolitik. Jeder, der ihre Asylpolitik bisher kritisiert hat, wurde als rechts eingestuft, als Rassist, als Fremdenfeind, als Xenophob. Dabei haben wirklich wohlmeinende Leute, die absolut für eine Aufnahme von Flüchtlingen sind, gesagt, so beschissen organisiert, wie die das haben, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das Deutschland sein soll. Ein Land, das doch dafür berühmt ist, Menschenströme organisieren und leiten zu können, im Bösen wie im Guten, hat es nicht geschafft, überhaupt mit diesem Problem fertig zu werden, bis die Bevölkerung die Schnauze voll hatte. Gut, meine Damen und Herren, werfen wir einen Blick auf die Presse im Internet. Ich habe hier den Spiegel gerade geöffnet von heute. Da heißt es wegen AfD-Mauschelei, Juristen fordern Neuwahlen in Sachsen. Frauke Petry ließ 2014 einen Kandidaten von der sächsischen Landeswahlliste streichen. Nach Spiegelinformationen könnte deswegen die ganze Wahl ungültig sein und so weiter und so weiter. Das sind Hobbitdorf-Affären. Vorwürfe gegen Trump. Weitere Frauen berichten von sexuellen Übergriffen. Donald Trump tut Belästigungsvorwürfe als Lügen und Medienverschwörung ab. Doch erneut haben sich nun zwei Frauen zu Wort gemeldet. Auch sie erheben schwere Anschuldigungen gegen den US-Präsidentschaftskandidaten. Möglicher Cyberangriff, Botschaft mit größter Wirkung. USA drohen Russland. Kurz vor einem diplomatischen Spitzentreffen zwischen den USA und Russland verschlechtern sich die Beziehungen der beiden Staaten weiter. US-Vizepräsident Joe Biden kündigte dem Kreml einen Denkzettel an. Unseres Wissens waren es die USA, die seit Jahrzehnten die Welt bespitzeln und dank Snowden, wissen wir nun davon, die andere Regierungen bespitzeln, die sich überall einmischen. Jetzt tut das Russland und da droht man ihnen mit Konsequenzen. Eine schmierige Geschichte spielt sich ab in dem ganzen Dunstkreis um diese NSU-Morde und den NSU-Komplex. Da geht es um ein Mädchen, eine gewisse Peggy Knobloch, die vor ein paar Jahren verschwunden ist. Und jetzt heißt es, man habe DNA-Spuren im Mordfall Peggy gefunden, die auf den NSU-Mörder Uwe Böhnhardt schließen lassen. Der Mord an einem kleinen Jungen, die Sandale im ausgebrannten Wohnmobil, durch die neuen DNA-Spuren im Mordfall Peggy werden ungeklärte Details aus dem NSU-Komplex wieder wichtig. Dann gibt es Auflagen für Hausbauer. Die Europäische Union will E-Auto-Steckdosenpflicht für Neubauten. Das gibt es noch gar nicht, aber die beschließen schon eine Pflicht, eine Reglementierung. Noch fehlt es an Elektroautos. Trotzdem will die EU-Kommission nach Spiegelinformation, dass demnächst jedes neue Gebäude mit einer Ladestation ausgestattet ist. Klar. Da ist ein Lobbyist, der besitzt eine Firma, die diese Ladestationen produziert. Und dann macht man direkt von der Kommission aus den Vorschlag, jetzt schon mal jedes Haus damit auszustatten. Jedes Haus, Achtung. Würde ich auch machen, wenn ich eine Firma hätte mit Ladestationen und hätte Kumpels in Brüssel, würde ich sagen, hey, mach ein Gesetz, dass wir jetzt in Reibach machen können. Tolle Geschichte. So, noch eine gute Meldung zum Schluss. Im Kapitalismus gibt es immer wieder Wunder, Werner. Da wirst du staunen. Ein neuer Lottorekord, ein neuer Lotto-King. Deutscher gewinnt 90 Millionen Euro. Jawohl, Deutschland hat einen Lotto-Rekordgewinner. Ein Spieler aus Baden-Württemberg, also aus deiner Gegend da unten, hat den Euro-Jackpot mit 90 Millionen Euro geknackt, wie Westlotto am Freitag nach Ziehung der Zahlen in Helsinki mitteilte. Ich weiß nicht, ob wir gratulieren sollen von hier aus. Ja, aber da können wir ja unheimlich zufrieden und stolz sein. Ne? Also jetzt haben wir es der Welt wieder gezeigt. Wir Deutschen, wir sind doch die Besten und die Größten, nicht wahr? Ne, ihr Baden-Württemberger, wir Deutschen nix. Das sind die Baden-Württemberger hier, die Häuslebauer, die Schrappele, die Schaffele, die Geldlezählele. Ja, wir Deutschen doch. Immer auf die Deutschen einhauen, aber selber... Aber als gut, Baden-Württemberger gut da, wirklich mit dem Häusle und dem Schrappele. Nee, nee, Das ist ein Baden-Württemberger. Da machen wir uns nichts vor, meine Damen und Herren. Lassen wir uns davon, Werner, jetzt nicht verblenden. Vielleicht ist er ja neuer Baden-Württemberger, Immigrant. Neubürger, genau. Der erst 2 Jahre da wohnt. Genau, vielleicht ist er ein Muslimane, der hätte da natürlich jede Menge Geld, um eine Moschee zu bauen und Bomben zu bauen. Ne? Genau. Eine Bombenwerkstatt wie in der Moschee. Der, den sie da festgenommen haben, diesen Syrer da, beziehungsweise die Polizei hat ihn entkommen lassen. Ne? Und natürlich nicht absichtlich. Ne? Nee, nee. Und dann hat er sich geflüchtet in eine Wohnung zu anderen Syrern und die haben ihn dann also offensichtlich festgenommen und an die Polizei ausgeliefert und dann war er im Knast, glaube ich, 3 Tage lang. Ja, und auf einmal war er tot. Das ist aber merkwürdig. Ne? Also er hat sich dann erhängt, sagt man. Nur ist es natürlich auch schon wieder komisch. Zuerst entkommt er der Polizei, obwohl sie ihn vorher observiert hatten. Und 3 Tage später ist er tot, wo doch eigentlich jeder, wo die genauestens kontrolliert werden, Schnürsenkel abgenommen, Kleider, die man nicht zu stricken drehen kann und solche Sachen. Alle paar Minuten schaut jemand durchs Schlüsselloch, durchs, wie sagt man, diese Spione durch da die an Luke. Der Türe. Ja, durch die Knastluke. Und dann wird er einfach erhängt, aufgefunden. Ne? Und ich meine, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass in Deutschland, dass da Leute im Gefängnis sterben. Ne? Also die bekanntesten Fälle, Holger Mainz, dann Ulrike Meinhof, dann Stammheim und diese aber natürlich viele andere auch weniger bekannte Fälle. Ne? Ja, und also es passieren merkwürdige Sachen da in Deutschland. Und diese NSU-Geschichte, was du vorher angesprochen hast, dass jetzt irgendwie bei einem vermisst gemeldeten, am Ende tot aufgefundenen kleinen Mädchen irgendwie ADN-Spuren von diesem Böhnhardt da gefunden wurden und dann war da Jahre vorher auch noch mal was mit einem Jungen und also mir riecht das alles wie jetzt wieder eine getürkte Sache, um diesen NSU-Prozess in München zu beeinflussen oder auch die Leute einfach. Jetzt soll wieder abgelenkt werden, ja, und jetzt wird diese Sache wieder aufgebauscht und was sich halt immer deutlich herausstellt, dass das nicht einfach irgendwelche ausgeflippten rechtsradikalen Nazis waren, sondern dass es da eine ganz enge Zusammenarbeit gab mit dem Verfassungsschutz, also sowohl mit dem thüringischen Verfassungsschutz wie auch mit dem Bundesverfassungsschutz und das ging also so weit, die offizielle Version ist natürlich, wir haben die Nazis unterwandert, aber es sind so viele merkwürdige Dinge passiert, dass es vielleicht umgekehrt ist, dass die Nazis den Verfassungsschutz unterwandert haben. Und also bis heute ist überhaupt nicht klar, die angeblich da Selbstmord gemacht haben in diesem Wohnwagen, dieser Böhnhardt und dieser Uwe Mundlos, wie die wirklich gestorben sind. Ne? Die offizielle Version, Selbstmord. Ne? Der eine hat den anderen erschossen, dann hat er sich selbst erschossen und hat noch Feuer gelegt im Wohnwagen und das alles innerhalb von 20 Sekunden übrigens, ja. Dann wurde eine Patronenhülse gefunden in diesem Wohnwagen, die überhaupt zu keiner Pistole passte von den Waffen, die die da hatten. Und sehr Beweise sind verschwunden und also eine ganz, ganz üble Sache. Ne? Und da habe ich den Eindruck eben, das wird jetzt, soll das jetzt wieder abgelenkt werden und verwischt werden, das ist kein Thema, über das man möglichst sprechen sollte. Es handelt sich um einen Geheimdienstkrieg, Geheimdienstinformationen an sich. Wie schon der Name sagt, ex definitionem, sind nicht nachzuprüfen, weil sie geheim sind. Dadurch, dass sie geheim sind, sind sie exklusives Wissen von wenigen Eingeweihten, das dann an die Öffentlichkeit gebracht wird. Schon das zeigt, wie wenig Demokratie und Transparenz in diesem ganzen Dschungel herrscht. Es gibt Gerüchte, die sagen, die haben den Typen einfach in der Zelle aufgehängt und sparen sich damit einen Prozess und Medienwirksamkeit. Mir ist auch aufgefallen, in den Medien wird überall in den Filmchen sein Gesicht wegretuschiert. Das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Die haben wahrscheinlich alles, was sie von ihm wissen wollten, aus ihm rausgeprügelt oder rausgefoltert und dann haben sie ihn eiskalt aufgehängt. Das ist eine Theorie, die zumindest legitim ist zu denken. Und zum anderen bestehen auch Gerüchte, die sagen, die Polizei hat ihn extra laufen lassen nach dem Motto, lasst ihn doch mal ruhig was in die Luft jagen, dann haben wir das Klima, das rechts braucht, um endgültig loszuschlagen von rechts und endgültig noch mehr Argumente zu haben, um mit dieser fatalen Flüchtlingspolitik aufzuhören, wie die Rechten das nennen und so weiter. Es gibt da also einiges an Gerüchten, man kann nichts davon nachprüfen. Alles ist Gerücht, alles ist Sumpf und alles ist ein Geheimdienstkrieg. Letzte Nachricht im Niemandsland kommt aus Spanien. Wir haben mit Spanien, glaube ich, begonnen und wollen mit Spanien diesen Katastrophenblock auch enden. Es geht da um wirklich ein perfides, lukratives Geschäft. Ich glaube, der argentinische Schriftsteller Borges hat einmal eine kleine Erzählung geschrieben, die beschreibt die Niedertracht der menschlichen Rasse und beschreibt eine Reihe von Fällen, wie hässlich, schmutzig und dreckig die Menschen vorgehen. Da beschreibt er zum Beispiel eine Anekdote, wo Südstaatler Sklaven helfen, aus der Farm auszubrechen, sie befreien. Sie lassen sich das von den Sklaven bezahlen. Die Sklaven haben über Jahre heimlich kleine Geldbeträge angehäuft, die nehmen sie ihnen weg. Unser automatischer Sündenbock. Führen sie über die Sümpfe aus dem Gebiet des Sklavenhalters. Bitte beichten. Und wenige Tage später werden sie von den gleichen Sklavenbefreiern wieder festgenommen und gegen Belohnung an die Herren ausgeliefert. Spanien. Eine politische Protestform aus den 70er Jahren wird derzeit in Spanien wiederentdeckt, mitunter auch für kriminelle Zwecke, die Hausbesetzung. Vorzugsweise an der katalanischen Küste in Ferienhäusern, weil die in der touristischen Nebensaison oft leer stehen. Nicht selten trifft es auch Unterkünfte, deren Besitzer im fernen Deutschland oder in Großbritannien leben und die dann zu spät von den neuen und unerbetenen Gästen erfahren. Für eine Zwangsräumung muss die Anzeige innerhalb von, Achtung, 72 Stunden nach der Besetzung eingehen. Sonst braucht der rechtmäßige Eigentümer einen Gerichtsbeschluss. Das aber kann wegen der schleppend arbeitenden Bürokratie lange dauern. Indes sind es nicht nur politische Aktivisten, die ihre Besetzung vor allem als symbolischen Akt verstanden wissen. Und jetzt kommt die Anekdote, die ich vorhin so weitschweifig eingeleitet habe. Häufig sind auch, Achtung, organisierte Banden unterwegs, die die Gesetzeslücke für eine lukrative Schweinerei nutzen. Sie besetzen ein Ferienhaus, vermieten es für ein Handgeld von 500 bis 2500 Euro an Leute, die dringend ein Obdach suchen und anschließend lassen sie sich vom verzweifelten Besitzer dafür bezahlen, dass sie die Räumung selber wieder organisieren. Diese durchtriebene Masche hat bereits weitere Anbieter auf den Plan gerufen. Firmen wie Desokupa machen das Ferienhaus wieder frei. Wie? Das bleibt oft Geschäftsgeheimnis. Beispiele der menschlichen Niedertracht. Meine Damen und Herren, hiermit schließen die Katastrophen vom heutigen Samstag. Der Spaß für die ganze Familie. Guten Tag. Hier komm ich her. Mädel aus dem Dorf, das Dorf nicht aus den Leuten. Und ich weiß nicht wirklich, was soll es bedeuten. Jetzt steh ich an der Ecke, Kreuzung neu und B. Hole tief Luft, mache mich auf den Weg, dir zu zeigen, wer ich bin und woher ich komme. Über dunkelsten Wolken scheint immer noch Sonne. Klatsch ab und umarm mich, so sieht's aus. Das ist meine Straße und das ist mein Haus. Hier bin ich geboren. Hier komm ich her. Letzten 20 Minuten im heutigen Niemandsland. Thema Kultur. Was gibt's kinomäßig zu berichten? Kinomäßig, eine Sekunde, wo habe ich das? Hier. Also ich spreche ja hauptsächlich über Gratis-Kino, was umsonst gibt, was Schönes, was Gutes. Da gibt es am nächsten Mittwoch wieder im Goethe-Institut um 20 Uhr Film Drama Consult heißt der, von 2012 von Dorothee Wenner. Und Drama Consult ist ein Unternehmen, das speziell für ein Experiment gegründet wurde. Die Protagonisten sind sowohl im Dokumentarfilm wie auch im wirklichen Leben Geschäftsleute aus Lagos, Nigeria. Sie fliegen nach Deutschland auf der Suche nach zukünftigen Geschäftspartnern und Investoren für ihre Firmen. Der Dokumentarfilm begleitet sich bei dieser abenteuerlichen Unternehmung und zeigt das Aufeinanderprallen zweier ziemlich unterschiedlichen Geschäftskulturen. Ja, also ich meine, deren Probleme sind ja nicht unbedingt die Probleme von Hinz und Kunz, ne? Aber vielleicht trotzdem interessant, einfach diese aus einem interkulturellen Aspekt einfach raus. Ne? Ja, das am Mittwoch um 20 Uhr. Was es auch noch am Mittwoch gibt, und zwar ist es der 19. Oktober im Cinema Girona, auch um 20 Uhr, The Black Panthers. Vanguard of the Revolution, hört sich ja ganz vielversprechend an, ne? Mit anschließender Diskussion im Cinema Girona. Und, also ich werde leider nicht hingehen können, weil zur gleichen Zeit der Barca spielt gegen Manchester City, aber das will ich jetzt hier nicht ankündigen. Und dann fangen nächste Woche wieder die deutschen Filmwochen an hier, veranstaltet vom Goethe-Institut zusammen mit der Filmothek hier in Katalonien. Das beginnt am nächsten Donnerstag, den 20. Oktober, also die neuesten und originellsten Filme, Autorenfilme, Independent-Filme und so weiter. Dann, das wäre Donnerstag und Freitag, genau, hier habe ich es. Donnerstag, der erste Film heißt Vor der Morgenröte, Stefan Zweig in Amerika. Es wird auch anwesend sein die Regisseurin Maria Schrader. Also da geht es so um die letzten Jahre von Stefan Zweig im Exil, so von 1936 bis 1942, bis er dann Selbstmord begeht, zusammen mit seiner Frau. Also seine Stationen da in Argentinien, Brasilien und New York. Das am Donnerstag, und am 21. Freitag der Film Ich und Kaminski. Also nicht Kaminski und ich. Und gespielt, das Ich ist Daniel Brühl, und der tritt auf als Kunstkritiker von eigenen Gnaden, der jetzt also ein Geheimnis rausgefunden hat, dass der Kamenski, ein alter Maler, blinder Maler, der soll gar nicht so blind gewesen sein, mindestens früher nicht. Also das glaubt Daniel Brühl dann, dieses Geheimnis zu haben. Jetzt macht er sich an diesen Maler ran, der ist also kurz davor zu sterben, und ihn zu benutzen, um berühmt und reich zu werden. Das sind die zwei Filme nächste Woche, Donnerstag und Freitag in der Filmothek. Übrigens nach einem Roman von Daniel Kehlmann, Kaminski und ich, den ich gelesen habe und der recht unterhaltsam eigentlich ist. Eine böse Satire auf den Kunstbetrieb. Im Mittwochskino, im Cineclub Goethe, dann am 26.10., wir sitzen im Süden, ein Film von Martina Priesner, Deutschland 2010, 88 Minuten, vier Personen mit türkischem Migrationshintergrund, wie das so schön heißt, die in Deutschland aufgewachsen sind, arbeiten jetzt in Istanbul in einem Callcenter einer deutschen Firma. Außer einem versuchen sie alle wieder und träumen davon, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Eine Dokumentation über die Identität und das Vaterland, das ihrerseits das Klischee versucht abzubauen über das sogenannte Fehlen, den fehlenden Willen zur Integration, der oft den Immigranten in Deutschland zugeschoben wird. Das ist der Film »Wir sitzen im Süden«. Mittwochskino im Goethe-Institut. Und dann vielleicht schon ein Vorblick auf den 2. November, ein Apartment in Berlin von Alice Agneskirchner, Deutschland 2013. In den letzten Jahren hat Berlin sich zu einem Magneten für viele, viele junge Israelis entwickelt. Sie fühlen sich angezogen von diesem kosmopolitischen Flair und den immerhin noch erschwinglichen Lebenskosten in Berlin. Aber wie stellt man sich der Tatsache, dass Berlin die Hauptstadt des Verbrechens der Nazi war? Das ist eine der Fragen, die Alice Agneskirchner versucht in ihrem Dokumentarfilm »Ein Apartment in Berlin« »Un Appartamento in Berlin« zu beantworten. Im Goethe-Institut zu sehen am 2.11. in diesem Jahr, 2. November. Der große Dario Fo ist tot. Der italienische Schriftsteller und Dramatiker Dario Fo ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Genau an dem Tag, an dem Bob Dylan der Literaturnobelpreis zugesprochen wurde. Ein Meister geht, der andere ist Gott sei Dank noch da. Fo war 1997 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden, ebenfalls umstritten. Man sagte, das ist ein Theatermann, der schreibt ja Theaterstücke, das passt ja gar nicht als Literaturnobelpreis. Jedenfalls, Fo war politisch sehr aktiv. Er kritisierte unter anderem natürlich auch Silvio Berlusconi von Beginn an. Und das danken wir ihm heute noch. Gut, er ist also tot. Der italienische Schriftsteller und Dramatiker starb im Alter von 90 Jahren. Und er war nicht nur Drehbuchautor, sondern er war auch Opernregisseur. Der 1926 ganz im Norden Italiens am Lago Maggiore geborene Sohn eines Bahnhofsvorstehers hatte seine Karriere als Architekt begonnen. Zusammen mit seiner vor 3 Jahren verstorbenen Frau Franca Rame bildete er ein kongeniales Paar, das vor allem auch mit ihren Aufführungen am Piccolo Teatro in Mailand immer wieder auch für handfeste Skandale sorgte. In seiner Nobelpreisrede hatte er gesagt: Ich bin nicht zum Theater gegangen, um Hamlet zu spielen, sondern um ein Clown zu sein, ein Hanswurst. Ja, zu seiner Vielseitigkeit, ganz am Anfang Architekt und dann 100.000 andere Sachen, Schauspieler, Komponist, Schriftsteller, Poet, Theaterdirektor, was war er eigentlich nicht, so könnte man da fragen. Ne? Und weil du gesagt hast, Berlusconi, ja, aber gut, seine Probleme hat er immer gehabt, schon wo er 25 Jahre alt war, ne? Mit dem Staat, immer mit der Kirche, immer. Und natürlich auch mit den Medien bei der RAI, bei der italienischen Rundfunkanstalt, da hat er mal 15 Jahre Berufsverbot gehabt, weil er die Sachen eben einfach zu deutlich gesagt hat. Und da wurde er mal gefragt in einem Interview, der Dario Fo, mit seinem Hin und Her zwischen ihm und Berlusconi, könnte man das nennen, ein Kampf der Giganten? Dann hat er gesagt, ich würde es nüchterner ausdrücken. Das ist einfach der Wettstreit zwischen zwei Berufskomikern. Ja, also wirklich ein netter Typ. Ja, ich habe den auch mal gesehen in Berlin in irgendeinem Theater am Kudamm. Da wurde sein Stück gespielt, Bezahlt wird nicht. Da war er auch da, zusammen mit Franca Rame. Und wir haben das natürlich wörtlich genommen und sind dann rein, ohne zu bezahlen. Ne? Und dann gab's hin und her, rausschmeißen, Polizei, ja oder nein. Und der stand immer nur daneben und hat gelächelt, so amüsiert. Ne? Das fand ich sehr nett. Am bekanntesten ist ja sein Stück Zufälliger Tod eines Anarchisten, wo er auf drastische, satirische, beißende Weise schildert, wie auf einer Polizeiwache in Italien aus dem 3. Stock ein junger Mann, ja, fliegt, tot aufgefunden wird und dann heißt es, es war Selbstmord. Ein als Polizist verkleideter Freund des oder Kumpel dieses Getöteten stellt sich vor als Untersuchungskommissar aus der Hauptstadt und geht nun der Sache nach. Und da kommen interessante Sachen heraus. Zufälliger Tod eines Anarchisten von Dario Fo. Ja, also das war nur ein Beispiel jetzt da von Dario Fo, der zufällige Tod eines Anarchisten. Aber die Sachen, die sind ja real passiert, ne? Nicht nur in Italien, sondern auch in Madrid zum Beispiel. Ne? Oder wie wir vorher gesagt haben, ne? Die ganzen Bader-Meinhof-Geschichten und andere Tote in Gefängnissen. Ne? Und dazu sagt ja auch der Dario Fo, was man eben mitdenken muss. Ne? Wenn es keine Skandale geben würde, müsste man sie erfinden, weil sie sind einfach ein unentbehrliches Mittel die Mächtigen sich an der Macht zu halten und den Unmut der Unterdrückten fehlzuleiten. Ne? Worauf es ankommt, ist der Skandal. Ne? Und ja. Faux engagierte sich also, wie gesagt, immer wieder auch politisch von Beginn an gegen Berlusconi und die Beseitigung der kritischen Kultur in Italien. Das war ja auch ein Grundanliegen der Männer um Berlusconi, kritische Kultur zu vernichten und durch Tititainment zu ersetzen. Zuletzt förderte Dario Fo auch in zahlreichen öffentlichen Auftritten die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo. Im Frühjahr hatte Fo seinen 90. Geburtstag gefeiert und der Stadt Verona seinen Nachlass vermacht. Jetzt ist er in einem Mailänder Krankenhaus gestorben. Wir trauern um Dario Fo. Die Fahnen im Niemandsland hängen auf Halbmast. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns. Ja, den können wir jetzt nicht mehr fragen, was er gemacht hätte zu diesem Thema, was wir vorher angesprochen haben. 12. Oktober, Nationalfeiertag, Nationalhymne, Nationalfahnen und so. Aber ich bin mir sicher, was er geantwortet hätte. Ne? Also jedenfalls sage ich dann Tschüss, bis nächste Woche und habe noch eine kleine Hausaufgabe für die Hörerinnen und Hörer. Bitte bis nächsten Samstag jeden Tag 50 Mal laut sagen, ein Patriot ist immer ein Idiot. Oder eben auch auf Spanisch, ist ja egal. Un Patriota, un Idiot. Ich möchte mich verabschieden, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Ihre Geduld, Ihre Freundschaft und Ihre Treue zu unserem Sender Contrabanda FM und zu unserer Sendung Niemandsland. Und ich möchte mit einem Zitat enden. Marie von Ebner-Eschenbach, lohnenswert. Aphorismen. Sie schrieb, nur die allergescheitesten Leute benutzen ihren Scharfsinn nicht bloß zur Beurteilung anderer, sondern auch ihrer selbst. Und noch ein, weil es so schön ist, alberne Leute sagen Dummheiten, gescheite Leute machen sie. In diesem Sinne, Agur, auf Wiederhören, goodbye. Große Wiese im Hahnwald, Hücke ist wirklich ganz besonders schön. Der Gerdi kennt sie ganz genau, und auch die dritte Frau ist jung und schön. Hücke lädt nichts Besonderes an, bis ob der letzte ihr Friseurtermin. Und dann Hücke offens noch die Modenschau, obwohl da willst du eigentlich ja nicht hin. Doch was merkt man nicht all, wenn man endlich auch dazu gehört. Denn man will auf keinen Fall, dass man den Status wieder Flück verliert. Man muss den Connections haben und so sind da da nix verbrennt. Mit Klüngel hätte das nix zu tun, doch besser ist es, wenn man ihn erkennt. Sind ich noch im CBGBs T-Shirt und der völlig fertige Lederboots, die Telecaster und der Twin Reverb waren alles, was du brauchst. Wenn einer Purist war, dann du, die Stones waren die Religion. Wenn einer deine Kompromiss macht, hat's dort nichts als Sport und Hohn. Jetzt lustig man das durch die Airplay-Charts und mäßig dich schlau, was momentan gut läuft. Was sich der weich gekochte Konsument neuerdings so kauft. Dann programmierst du den Computer und der Krempel wird analysiert. Und aus der Quersum von dem ganzen Dress der nächste Hit-Klon konstruiert. Bist du jetzt da, wo du hin wollst, der du hin wollst? Mäht ich Dinge ausverkauf, womöglich so ja stolz. Wem ist du den Seel verkauf und wart ja wird dafür? Belüch doch, wer du willst, verzähle bloß nicht mir. Selten gilt für, dass du das nachst, hu, in der Himmel los. Und da dieselbe Sterne siehst, wie damals über Istanbul. Als man auf vier Dach endlich ankam, so stolz wie tausend Mann, denn da am anderen Ufer fing tatsächlich Asien an. Ich weiß nicht, ob wir zwei uns jemals irgendjemand geschworen haben. Vermutlich nicht, da dachte mir für lauter Sehnsucht ja nicht dran. Ich wünsch mir das, wenn eines Nachts ein Sternschnupprung erfällt, dir dann hat entfällt, was du wirklich wünschst und du dein Eisen für dich selbst behältst. Denn du bist nicht der, der du sein wolltest, am Bosporus in Istanbul. Und Dinge ausverkauf, dem hätte ich alles, bloß nicht wirklich froh. Warum hast du den Seel verkauf und wart ja wird dafür? Belüsch doch, wer du willst, verzeihle bloß nicht mehr.